Morning. Guten Morgen. You know, I said we see you tomorrow, but we don't actually see you, do we? Ich sagte, dass wir dich morgen sehen werden, doch eigentlich sehen wir dich nicht, nicht wahr? You hear me. Du hörst mich. But thank you for listening to our telegram. I really appreciate it. Danke, dass du meinem Telegram-Kanal zuhörst. Das schätze ich sehr. So, you need a seed and you have a seed. Du brauchst eine Saat und du hast eine Saat. Which is your own life. Was dein eigenes Leben ist. There's no seed more precious than that one. Es gibt keine wertvollere Saat. All the money, all the finances, all the time and talent that you have is nothing compared to your own life. Alles Geld, alle Finanzen, alle Zeit und Begabungen, die du hast, ist nichts im Vergleich zu deinem eigenen Leben. So, sow it. Also, sähe es. But look, I want to talk to you a little bit about how you reap. Ich will ein wenig darüber sprechen, wie du erntest. See, you always reap better and bigger and more beautiful. Du erntest immer besser, größer und schöner. The attitude with which we sow shows exactly if you truly believe in the sowing and reaping. Die Haltung, mit der du sähst, zeigt genau, ob du wirklich an Saat und Ernte glaubst. You know, the way some Christians sow, die Art und Weise, wie einige Christen säen, their own lives, ihre eigenen Leben, their finances, ihre Finanzen, their time, ihre Zeit, their gifts and talents, ihre Gaben und Talente, it shows me that they don't believe anything. Zeigt mir, dass sie nichts begreifen. Can you imagine the farmer getting up in the morning and saying to his wife? Kannst du dir vorstellen, dass der Bauer am Morgen aufsteht und zu seiner Frau sagt? Oh, what a miserable day. Was für ein schrecklicher Tag. I've been dreading this day to come. Ich fürchtete mich vor diesem Tag. Today is the day where I have to let go of my seed. Heute ist der Tag, an dem ich meine Saat loslassen muss. I have to throw it in the ground. Ich muss sie in den Boden werfen. What a miserable life. Was für ein schreckliches Leben. But you've got to obey, so you have to do it. Doch, man muss gehorchen, also muss man es tun. No, the farmer is excited when he sows because he knows that he's going to reap. Nein, der Bauer ist aufgeregt, wenn er sät, weil er weiß, dass er die Ernte einbringen wird. And he knows he will reap bigger and better. Und er weiß, dass er besser und größer ernten wird. That's why the time of sowing is a time of excitement for the harvest, for the farmer. Deswegen ist die Zeit des Säens für den Bauer eine aufregende Zeit. Excitingly he waits for the moment of the harvest, knowing it will surely come. Voller Aufregung wartet er auf die Zeit der Ernte, in der Gewissheit, dass sie kommen wird. But you know, we don't have a kingdom mentality in many ways. Aber weißt du, wir haben in vielerlei Hinsicht keine Königreichsmentalität. I like to call it the math of the kingdom. Ich nenne es gerne die Mathematik des Königreichs. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. If you need really urgently 200 whatever it is in your own currency, where you're listening to me. Wenn du sehr wirklich dringend 200 was auch immer es in deiner eigenen Währung ist. And you need to pay a very important bill. Und du musst eine sehr wichtige Rechnung bezahlen. But you don't have any money. Doch du hast kein Geld. So what do you need? Also was brauchst du? The world says 200 reais. Die Welt sagt 200 reais. Or 200 euros if in Europe. Oder Euros. Or dollars. Oder Dollars. But that's the math of the world. Das ist die Mathematik dieser Welt. Because 0 plus 200 equals 200. Denn 0 plus 200 ergibt 200. But you know what, in the kingdom of God, the math is a little bit different. Jedoch ist die Mathematik im Königreich Gottes ein bisschen anders. Jesus said in Luke 6:38, we shall give and it shall be given unto us. Jesus sagt in Lukas 8:38, gebt und es wird euch gegeben werden. A full measure pressed down, shaken together and running over. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. So think. Also überlege. How does the kingdom work? Wie funktioniert das Königreich? It doesn't work 0 plus 200 equals 200. Es funktioniert nicht so. 0 plus 200 ergibt 200. It goes like this. Die Mathematik geht folgendermaßen. 200 minus 200 minus 200 equals thousands. Ergibt 1000. What? Was? If I need my 200 to pay the bill, wenn ich meine 200 brauche, um die Rechnung zu bezahlen, I can't sow it into the kingdom. Kann ich es nicht ins Königreich säen. Why not? Warum nicht? No, I'm not talking about giving money away irresponsibly. Ich spreche nicht darüber, Geld unverhältnismäßig wegzugeben. There are preachers who will try to manipulate you using the same Bible verse that I use in order to get your offering. Es gibt Prediger, die versuchen, dich zu manipulieren und den gleichen Bibelvers anwenden, um dein Opfer zu bekommen. My advice is, don't give them your offering if you're manipulated. Mein Rat ist, gib ihnen kein Opfer, wenn du dich manipuliert fühlst. You know, don't let anybody try to manipulate you into giving. Lass es nicht zu, dass irgendjemand dich manipuliert, etwas zu geben. You give cheerfully because you understand you are sowing into a fruitful field. Du gibst fröhlich, weil du verstehst, dass du in das fruchtbare Feld säst. But what I'm trying to tell you here is that the math of the kingdom works very differently. Was ich dir hier sage, ist, dass die Mathematik des Königreichs sehr verschieden funktioniert. It works in a way that as you sow, you're going to reap a much bigger harvest. Es funktioniert so, dass in dem Moment, in dem du säst, du eine viel größere Ernte einbringen wirst. So as you have the seed, which is your own life, also your money, your talents and your time. Da du die Saat hast, was dein eigenes Leben ist, auch dein Geld, deine Talente und deine Zeit. Understand that you will always reap bigger and better as you sow. Verstehe, dass du immer besser und größer ernten wirst, als du säst. So sow it with an incredible joy in your heart. Sähe es mit einer unglaublichen Freude in deinem Herzen. You know, let people go. Lass Menschen los. I don't understand how pastors are trying to hold on to the best and gifted and most talented people. Ich verstehe nicht, wie Pastoren versuchen, die talentiertesten, besten und begabtesten Menschen festzuhalten. And when they suddenly feel that God is taking them to a different place, they try to control and manipulate them not to leave. Und wenn sie plötzlich spüren, dass Gott sie an einem anderen Ort haben will, manipulieren und kontrollieren sie, damit sie nicht weggehen. Listen. Hör zu. If we sow the best people that we have, we will also reap the best people. Wenn wir die besten Menschen säen, die wir haben, werden wir auch die besten Menschen ernten. It never makes sense for me to hold on to anything, not people, not your own life and not anything else. Es macht für mich nie Sinn, irgendetwas festzuhalten, nicht Menschen, nicht mein eigenes Leben, auch nichts anderes. So generously. Sehr großzügig. You know, if there are people that need the people that work with me and they feel that's where God wants them. Wenn es Menschen gibt, die die Leute brauchen, die mit mir zusammenarbeiten und diese fühlen, dass dies Gottes Wille ist für sie. I would be happy to sow every one of them right now. Wäre ich glücklich, jeden von ihnen zu säen, gerade jetzt. Because I know that if I sow the best, I'm going to reap multiple of the best. Denn ich weiß, dass wenn ich die Besten sähe, werde ich ein Vielfaches der Besten ernten. You know, once we would understand that we would sow everything. Wenn wir das verstehen würden, würden wir alles säen. Tomorrow we continue. Morgen fahren wir weiter.